Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Gut, hallo. Der Holarius hier und bei mir ist der Wilk, weil der Wilk was von Forensik versteht. Und wir haben in NRW seit ungefähr 2 Wochen Bescheid, wo überall jetzt Forensiken gebaut werden. Und ich denke mir einfach mal, wir müssen da so mal ein bisschen aufklären. Ja, Namen erstmal. Ja, Wilk, warum kennst du dich hier mit Forensik aus? Ja, ich stelle mich vielleicht kurz vor. Einige kennen mich ja vielleicht aus dem AK Bildung. Und aktiv mache ich im rechtlichen Bereich eigentlich bisher wenig. Bei uns bei den Piraten beruflich bin ich beim Amtsgericht seit 1994 tätig als Berufsbetreuer. Ich vertrete auch im Moment den Berufsverband als Landesvorstand der Berufsbetreuer in Nordrhein-Westfalen und dort habe ich es mit 1580 Betreuern zu tun. Von daher habe ich also erstmal persönlich über das Betreuungsrecht, mit dem Forensikbereich zu tun, weil natürlich psychisch kranke Menschen, die ich betreue, auch Forensiker werden oder sind oder waren. Und des Weiteren natürlich auch politisch der Umgang mit Betreuten aus Sicht der Betreuer, auch im Bereich der Forensik, denn da gibt es auch Schwierigkeiten in der Vernetzung. Und da arbeiten wir natürlich auch auf der politischen Ebene, um das vielleicht zu verbessern. Von daher auch viele Jahre immer wieder in der Forensik gewesen, nicht als Einsitzender, sondern als Gast in Gesprächen und in Fortbildung. So, jetzt ist an diesen Forensik-Standorten gibt es jede Menge Ängste in der Bevölkerung. Und wir müssen natürlich Ängste ernst nehmen. Das ist ja, wir halten es ja für relativ wichtig, dass man die Bürger ernst nimmt. Das ist ein Unterschied zu anderen Parteien. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, was sind das für Ängste und wie berechtigt oder wie schlimm sind die, also oder wie wahr sind die? Es wird zum Beispiel davon ausgesprochen, aus den forensischen Kliniken können Leute ja ausbrechen und das ist dann auch fürchterlich gefährlich. Also das kommt auf den Sicherheitsstatus dieser forensischen Kliniken an. Also es ist natürlich eine öffentlich-rechtliche Unterbringung, die natürlich seitens des Staates durchgeführt wird. Es gibt da parallel noch die zivilrechtliche Unterbringung, die wir als Betreuer durchführen können. Die öffentlich-rechtliche Unterbringung ist natürlich eine verbindliche Unterbringung und dementsprechend haben die Standards eigentlich auch die des normalen Strafvollzuges in Phasen halt eben auch sogar noch etwas sicherer. Das heißt also, gerade bei den Sicherheitskonzepten ist da kein Unterschied zu großen Haftanstalten. Von daher ist ein Ausbruch nicht direkt möglich, sondern immer nur in diesen Übergangsphasen, vielleicht in Einrichtungen, die nicht diesen hohen Sicherheitsstandard haben oder in der Form der Ambulantisierung. Da gibt es dann nicht Ausbrüche, sondern die Leute kommen dann eventuell nicht wieder, wenn sie halt Freigänge haben. Also der Ausbruch selbst ist eigentlich nicht möglich. Und jetzt stellen wir uns mal vor, also ich habe ja da so ein paar Bilder gesehen, da sind sehr hohe Zäune und diese hohen Zäune haben dann so nach innen gekehrte Stacheldrahtdinger und so weiter und Bäume, die da irgendwo drin wachsen, sind auf 2 Meter oder 3 Meter Höhe irgendwie nochmal mit Stacheldraht verhauen und also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man da so einfach rauskommt. Wenn es jetzt dann passieren würde, wenn da jetzt einer rauskäme, was würde dann passieren? Naja gut, es ist so, dass natürlich es Sicherheitskonzepte gibt, die sind unterschiedlich. Wir haben also jetzt hier für den östlichen nordrhein-westfälischen Bereich die Forensik zum Beispiel in Marsberg, die Forensik in Paderborn und die Forensik in Eichelborn, wobei von den Sicherheitsstandards ich genau die gewählt habe, weil Eichelborn einen sehr hohen Sicherheitsstandard hat, Marsberg einen etwas niedrigeren Sicherheitsstandard und Paderborn ist ein Forensikstandort, der so eigentlich gar nicht bekannt ist, weil nämlich keine Stacheldrähte drumherum sind. Wenn jetzt also ein Ausbruch stattfindet, gibt es halt Sicherheitskonzepte und es findet natürlich die ganz klassische Fahndung statt, wie dementsprechend auch in der normalen Strafvollzug. Und jetzt wie wahrscheinlich ist es, dass jemand, der gerade aus der Forensik raus ist, gefährlich ist für die Umwelt direkte? Also das ist im Prinzip, denke ich mal, genau die gleiche Problematik oder Gefahr oder Nicht-Problematik wie im Strafvollzug. Es ist so, dass natürlich der Patient in diesem Fall, weil es ist ja ein Krankenhaus und die Forensiker sind bei Weitem nicht behandelt. Das ist nochmal ein anderes Thema. Sie sind also zum Teil psychisch krank und sind auch noch psychisch dekompensiert, leiden also unter ihrer Psychose. Wenn sie dann doch rauskommen sollten, ist es das Prinzip des, wie heißt es nochmal, dass das also die Gefahr direkt vor Ort, was passiert, minimal ist. Man versucht natürlich, oder der Forensiker versucht natürlich, sein soziales Netzwerk anzugreifen und versucht dort Hilfe zu bekommen, wird natürlich dann möglichst schnell einen Weg finden in seine alten Netzwerke, die auch nicht vor Ort sind, weil meistens weit entfernt, wird versuchen, halt Leute zu erreichen, genau wie die im Strafvollzug sind, und wird natürlich den Ort des Ausbruchs möglichst schnell verlassen. Also jetzt die aktive Gefahr, also die akute Gefahr ist erstmal eigentlich eher gering. Die ist sehr gering, und ich glaube, am sichersten ist man direkt neben der Forensik. Weil wer immer auch dort einsitzt, da nur noch weg will. Ja, es ist macht, also wenn ich habe gerade in Eichelborn, das ist ja auch mitten in einem Wohngebiet, also da, das ist natürlich absolut sicher, weil nicht irgendjemand aus diesem Hochsicherheitstrakt ausbricht, um dann gleich ins nächste Einfamilienhaus wieder einzubrechen. Der wird natürlich sehen, auch mit einer psychischen Erkrankung, wo ja vielleicht eine konkrete Planung nicht so effizient durchgeführt werden kann, dann wird sehen, dass er da wegkommt. Gut, jetzt hast du gesagt, die einzige Möglichkeit eigentlich rauszukommen ist in einem für Freigänger oder sowas. Also Leute, die raus dürfen und dann eben die Flatter machen und nicht zurückkommen. Wie schwierig ist das überhaupt für die Patienten, an diesen Freigang zu kommen? Kommt jeder da irgendwann raus, oder ist das nur für Leute, die spezielle Sachen auch einhalten? Ja, das ist ein komplexes Thema. Also es ist so, dass, wie ich das eben erwähnt habe, eine Medikation gegen den Willen des Betroffenen nicht möglich ist. Das ist bei der Forensik schon relativ lange der Fall. Und da hat man also schon lange diesen Blick gehabt für die körperliche Unversehrtheit oder das Recht auf körperliche Unversehrtheit des Betroffenen. Und dementsprechend gibt es die Medikation nur dann, wenn der Betroffene das dementsprechend auch wünscht. Man spricht natürlich dann gerade mit dem psychisch Kranken, der eine Psychose hat, die also eigentlich eher nur auf die Medikation anspricht, weniger auf Gespräche und andere Therapieangebote. Spricht man natürlich und versucht, ihn zu überzeugen, die Medikamente zu nehmen, er muss es aber nicht. Dann gibt es die Verhältnismäßigkeit der Mittel, das heißt, je nach Anlasstat dauert es in der Regel einige Jahre, wenn man die Medikamente genommen hat und verschiedene Stufen durchlaufen. Wenn man die Medikamente nicht nimmt, dann kann man sich zurücklehnen, vielleicht 10, 12 Jahre warten und schauen, dass man die Verhältnismäßigkeit der Mittel erreicht. Das heißt, die Anlasstat ist vielleicht so gering, dass die Verhältnismäßigkeit der Mittel nicht gegeben ist, jemanden weiter zu behalten. Dann kann es auch sein, dass jemand in einer psychischen Erkrankung entlassen wird. Er wird natürlich nicht entlassen direkt vor Ort und wird nach Hause geschickt und vor die Tür gesetzt, sondern wird dann halt eben mit weiteren Auflagen in seinen Heimatort gebracht. Aber das ist auch der Fall, aber eher weniger. Meistens versucht man natürlich, Medikamente zu nehmen. Der Betroffene möchte natürlich auch aus seiner Situation heraus. In der Regel gibt es ein erstes Jahr, das ist so dieses Jahr des Herantastens, wo der psychisch Kranke sich mit der Situation auseinandersetzt, sich grundsätzlich erstmal ungerecht behandelt fühlt, wegen seiner Schuld gar nicht bewusst ist. Er dann also Medikamente auch nicht nimmt, und dann dauert das so ein Jahr, bei dem anderen 2 Jahre, bis man dazu kommt, dass eine regelmäßige Medikationseinnahme und auch eine Veränderung der Erkrankung zustande kommt. Die Erkrankung wird in der Symptomatik verringert sich, man ist zugänglicher, man kann mit dem Patienten besser sprechen, und weitere Therapien sind möglich. Dann kommt natürlich erstmal das Ganze an intern, was an Therapie möglich ist, also halt Arbeit, Therapie, strukturierende Maßnahmen. Dann innerhalb der Einrichtung wird man verlegt in ein Haus mit anderen Sicherheitsstufen. Es gibt also auf dem Gelände schon verschiedene Sicherheitsstufen. Es gibt ein Eingangshaus, was sehr nochmal eine extra Umzäunung hat. Dann gibt's halt eben die Dauerstation, die dann zum Teil relativ bis hin zu relativ locker sein kann. Das kann dann in diesen Stufen, wenn man auch die Strukturierung mitmacht und die Medikamente nimmt und keine Rückfälle hat, dann so weitergehen, dass man halt begleiteten Ausgang bekommt. Das ist in der Regel, man kann das mal Pi mal Daumen sagen, so nach 3 Jahren, 2 bis 3 Jahren, das kann natürlich deutlich schneller, das kann auch deutlich später sein, aber nach 2, 3 Jahren. Der begleitete Ausgang in einer kleinen Gruppe, mit mehreren Pflegern. Danach kommt dann ein 1:1 Ausgang in der nächsten Stufe. Danach kommt der eigene Ausgang, wobei der eigene Ausgang nur dann durchgeführt werden kann, wenn jemand die Verantwortung draußen übernimmt. Das heißt also, wenn man eine Einladung bekommt von Eltern, Freunden, Geschwistern, dann wird man von der Einrichtung direkt zum Bahnhof gebracht. Man bleibt also nicht alleine vor Ort, sondern man achtet darauf, dass halt eben, wenn vor Ort Forensiker unterwegs sind, nur in Begleitung vom Personal sind, oder sie werden halt eben zum Bahnhof gebracht und direkt in den Zug gesetzt zu ihrer Familie. Dort können sie dann halt am Anfang bleiben. Zu Beginn dieser Maßnahme wird dann noch mit Personal begleitet. Das ist also sehr kostenaufwendig. Dann fahren die also dann zu den Eltern oder zu den Familienangehörigen mit hin. Und in der nächsten Stufe, die kann man so nach 5 Jahren, 4, 5 Jahren erreichen, können die dann selbstständig dann fahren. Einige bekommen auch die Möglichkeit, mit einer Karte die Einrichtung halt eben zu verlassen, weil auf dem Gelände, zum Beispiel jetzt hier in diesem Fall Eichelborn, auch etwas offenere Stationen sind, die dann aber fakultativ immer wieder auch zugemacht werden können. Das ist so eine ganz grobe Struktur der Forensik. Und dann nach den mittleren Verweildauer von 7 bis 8 Jahren verlässt der Forensiker dann zumindest größtenteils therapiert die Einrichtung in andere Einrichtungen, die einen anderen Sicherheitsstandard haben, oder Kooperationspartner. Das ist dann, wird dann verteilt. Und also gehen wir mal jetzt mal davon aus, es ist nicht einfach, da rauszukommen. Also es ist nicht einfach, Freigang und sowas zu bekommen, sondern das ist eine Sache, die über Jahre hin erworben werden muss. Und das wird auch nicht leichtfertig gemacht, auf jeden Fall. Kann man das schon festhalten? Nein, das ist extremst kompliziert. Man hat ja in der Forensik eine Überprüfung. Alleine dieses Unterbringungsbeschluss, des öffentlichen Unterbringungsbeschluss, öffentlich-rechtlichen Unterbringungsbeschluss durch das Gericht. Das macht das Landgericht, das prüft das. Die haben also regelmäßig Sitzungen vor Ort in den Forensiken. Mit hohen Sicherheitsstandard trifft man sich natürlich in der Forensik. Bei den mit niedrigen Sicherheitsstandard geht man natürlich zum Gericht direkt hin. Es ist so, dass diese nach circa einem Jahr des Aufenthalts, nach dem Inhaftnahme beziehungsweise nach der Klärung der Aufnahme, man dann das erste Gutachten bekommt seitens der Klinikärzte. Das heißt also, das machen die klinikeigenen Ärzte. Das sind sehr umfangreiche Gutachten, schon auch nach dem ersten Jahr. Das wird nicht leichtfertig gemacht, ist sehr komplex. Und zentrales Thema ist immer die Rückfallgefahr. Und natürlich auch die Compliance, also die Medikationseinnahme, die Therapie, Begleitung, klappt das alles. Dann halt ein Jahr kommt die erste Anhörung. Das gleiche passiert am zweiten Jahr, und im dritten Jahr kommt dann ein Gutachten von extern. Das heißt, da kommt ein externer Gutachter, der also den Probanden, den Klienten vorher gar nicht kennt, der dann ein Gutachten macht. Immer auch unter dem Hinblick, wie verhält der Betroffene sich seiner Krankheit gegenüber und welche Gefahr besteht im Rahmen der Gefahr Rechtsgüter Dritter. Das heißt also, kann es sein, dass er wieder oder sie wieder straffällig wird. Das wird in den Gutachten überprüft, und diese Gutachten sind natürlich auch als Hilfeplan zu sehen. Das heißt, dort steht natürlich auch die mögliche Entwicklung der nächsten 12 Monate und die Arbeit drin, was gemacht werden kann, also welche tagesstrukturierende Maßnahmen, welche Schule, Beruf, was wird gemacht, Medikationsannahme. Und dann ist er halt eben auch reingeschrieben, wenn das so durchgeführt wird, dann kann der Betroffene die und die Schritte erreichen. Und das ist sozusagen die Arbeitsvorlage in dem forensischen Bereich. Wobei man sagen muss, das ist halt alles sehr intern. Also das Externe kommt nur nach 3 Jahren einmal rein. Ansonsten machen die das natürlich unter sich aus. Da hat auch von außen keiner was zu suchen, diesen Hilfeplan, außerhalb vielleicht das Gericht, das aber nur grundsätzlich über den Aufenthalt ja oder nein entscheidet und nicht über weitere Lockerungsstufen entscheidet. Das ist halt eben sehr einseitig auf die forensischen Ärzte festgelegt. Gut, also so ein bisschen muss man sich darauf auch verlassen, dass das Leute machen, die das auch wissen, die das was auch davon verstehen. Also finde ich immer erstmal sinnvoll auch. Jetzt haben wir ja eigentlich so die großen Ängste vielleicht erstmal ein bisschen mal beseitigt. Was mich jetzt mal interessieren würde, jetzt stellen sich die Leute da draußen ja alle vor irgendwie, ja, wer da reinkommt, der, das sind erstmal sowieso alles Triebtäter und das sind alles irgendwie so Hannibal Lecter-mäßig Leute. Wer kommt denn alles da rein? Ja, also sicherlich nicht Hannibal Lecter und Co. Also das man muss sagen, es steht im Strafgesetz 63 drin, dass wer eine Straftat begeht und diese begeht halt eben in einer psychischen Erkrankung oder unter dem Einfluss einer psychischen Erkrankung und schuldunfähig ist, dementsprechend nicht für die Tat bestraft werden kann, jedoch halt eben die Unterbringung einem Krankenhaus angeordnet werden kann, damit eine Behandlung erfolgen kann. Natürlich, wie schon gesagt, die Medikamenteneinnahme ist freiwillig. Trotzdem, selbst wenn der Betroffene die Medikamente nicht nimmt, er bleibt eine Art Haft. Da Illusion zu machen, das ist es nicht. Also wenn die Medikamente nicht genommen werden bei einem hochpsychotischen Menschen, dann kommt man an ihn nicht ran, dann kann man auch die nächsten Schritte nicht machen und dann bleibt er halt eben eine lange, lange Zeit im IBR-Raum, in die Betreuungsraum oder Gummizelle. Vielleicht gefährdet er andere Leute, dann kann man schon auch mal gegen den Willen des Betroffenen Medikamente nehmen, aber das ist dann schon sehr schwierig. Aber es sind Leute, die im Prinzip aus meiner Sicht, das ist jetzt auch eine ganz persönliche Sicht, meistens jedenfalls für die körperliche Unversehrtheit anderer keine Gefahr darstellen. Es sind Menschen, die halt straffällig geworden sind, wie im alltäglichen Leben auch. Das fängt an bei Kleinkriminalität, also Diebstähle, Kleindiebstähle, das geht bis zur Hehlerei, das geht bis zum Drogenkonsum, Drogenverkauf, bis hin weiter dann Steuerhinterziehung. Das können natürlich dann und sind auch sicherlich Delikte der Körperverletzung. Die Delikte des Mordes sind sehr selten, denn die sind ja in der Presse dann auch relativ schnell bekannt. Also wenn natürlich Kranker dekompensiert und vielleicht jemand mit einem Messer attackiert, dann kriegt man das ja auch schon auch in der Presse relativ schnell mit. Und diese Fälle sind aber sehr, sehr wenig. Das heißt, das Gros, aus meiner Sicht 80% der Betroffenen, haben mit akuten und direkten Körperverletzungsdelikten oder Tötungsdelikten nichts zu tun, sondern wirklich, es sind Kleinkriminelle, wo die Anlasstat aber jedoch so hoch ist, dass man sagen muss, der muss in einer Forensik behandelt werden. Und also das kommt einem natürlich jetzt erstmal ein bisschen krank vor. Also wenn ich mir vorstelle, dass jemand wegen Steuerhinterziehung in eine forensische Klinik eingeliefert wird, dann ist das ja schon so eine Sache, wo man sich denkt so, hä, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Das ist doch komisch. Ja, also ich habe das ja nun auch ich berichte ja jetzt bei Steuerhinterziehung nicht von fremden Fällen, sondern ich habe dann auch genug eigene Fälle. Ja, ist im Prinzip so, wessen Anlasstat halt eben so schwerwiegend ist, dass er vor der Allgemeinheit geschützt werden muss. Und ich sag mal, da ist das Rechtsgut Dritter, auch der Schaden, den man anrichtet gegenüber dem Steuerzahler oder den Kauf eines BMWs bei einem BMW-Händler in Form bestellt den, kann den nicht bezahlen, aber hat er erstmal alles bestellt, der Wagen wird vielleicht auch geliefert, macht im Prinzip den Anschein, dass er diesen Wagen auch bezahlen kann, und das hat er vielleicht dann schon ein, zwei Mal gemacht, also meistens natürlich auch die Wiederholung ist das Entscheidende, also sicherlich wird keiner, wenn er eine Flasche Wodka klaut, direkt in die Forensik geschoben, aber es ist dann halt auch die Wiederholungstat oder die Wiederholungsneigung. Wenn also jemand ein Hochstapler ist und immer wieder glaubt, Dinge kaufen und bestellen zu müssen, Häuser zu kaufen, dann macht man beim ersten Mal einen Warnschuss und beim zweiten oder dritten Mal geht es dann in die Forensik. Also man kriegt schon einen Warnschuss und einen Hinweis, Junge, du musst aufpassen, da bist du schon sehr nah dran. Und wenn das dann überschritten wird, dann kommt jemand in die Forensik. Ich hatte der konkrete Fall, habe ich einen Mann, der ein Unternehmen führt. Dort hat er einen Burnout gehabt, psychisch dekompensiert, hat dieses Holzfällerunternehmen mit verschiedenen Harvestern gehabt, die dann aber nicht aus irgendeinem Grund nicht funktionierten. Die musste er umtauschen, obwohl sie neu gekauft sind. Hat mit der Bank gesprochen, hat dieses Geld umstrukturiert und das aber nicht glücklich gelaufen, weil es über seine Tasche gelaufen ist in dem Moment. Und dann hat er irgendwann gesagt, ist mir alles egal, hat die Brocken hingeschmissen und der Schaden für die Bank war halt eben 90.000 Euro. Und dann hat der Richter auch gesagt, ja, ja, das ist dann schon dekompensiert psychisch, haben sich nicht helfen lassen. 90.000 Euro ist schon eine recht gute Straftat und da ist er dann auch ganz, ganz nah an der Forensik vorbeigeschlittert. Das psychisch dekompensiert musst du mal kurz erklären, sonst... Ja, also eine Erkrankung kann ja mit Medikamenten gut eingestellt sein. Und dann habe ich im Prinzip eine stabile, kompensierte Phase. Wenn man halt die Medikamente nicht nimmt, ich spreche jetzt hauptsächlich nur von psychisch Kranken. Sicherlich gibt es gleiche Sachen auch bei Menschen mit einer Lernbehinderung beziehungsweise bei Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung zu beobachten, aber hauptsächlich psychische Erkrankung. Und wenn die dann Symptome dann zum Tragen kommen, wenn Medikamente nicht genommen werden, dann ist die Kompensation vorbei. Das heißt, das läuft aus dem Ruder. Derjenige ist da nicht mehr führbar. Also, okay, das ist damit gemeint. Jetzt natürlich noch die große Frage, wie viele Triebtäter sind das denn, die da in der Forensik sitzen? Ja, man könnte das natürlich an Statistiken rausgreifen, die ich jetzt hier direkt nicht habe. Das ist auch wiederum eine rein subjektive Geschichte, dass ich sagen würde, Triebtäter ist minimal. Es ist minimal. Es sind die psychisch kranken Menschen, die in einer Plussymptomatik sind. Also man schreibt im Krankheitsbild zwei Krankheitsbilder bei einer Psychose. Es gibt also die Leute mit einer Minussymptomatik. Das sind die, die zurückgezogen sind, die glauben, mit irgendjemandem zusammenzuleben, der aber gar nicht existiert. Die eigenblüterisch und eigensinnig sind, vielleicht mangelnde Hygiene haben und die dann halt eben zurückgezogen leben. Und dann gibt's die Plussymptomatik, die dann nach draußen drängen, ganz schillernde Persönlichkeiten haben, viel draußen sind, fast nur draußen sind, ganz klar gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus, sehr agitatorisch sind, sehr laut sind. Wenn man diese Menschen natürlich in der Plussymptomatik drin sind und sich dann immer im Recht natürlich auch fühlen und sich auch gesund fühlen, auch richtig kräftig und energiereich fühlen und wenn du denen sagst, pass auf, in der manischen Phase sind, also Manien mit drin hat und wenn man die dann natürlich bremsen will, ist das natürlich ein bisschen gefährlicher, ne? Also das sind dann erstmal die, die in der Plussymptomatik sind, die vielleicht gefährlich sein können. Die meisten sind halt nur auffällig, da gibt's dann vielleicht auch mal Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, ganz selten und der Triebtäter, das ist wirklich die absolute Ausnahme. Der sitzt dann sozusagen normalerweise in normaler Haft. Der ist viel häufiger in einem normalen Justizvollzug oder wie? Ja gut, das ist die Frage der Definition der Erkrankung und der Schuldunfähigkeit. Also der Triebtäter kann natürlich schuldfähig sein. Und der Trieb ist ja wiederum, hat ja mit der klassischen Psychose nichts zu tun. Das ist ja etwas anderes. Das sind ja vielleicht Erziehungskomponenten, Lernbehinderungen, ähnliche Komponenten, die mit reinspielen, die auch zum Teil steuerbar sind. Es kann aber auch eine Impulssteuerungsstörung sein, die dort ist, die aber mit der Psychose nichts zu tun hat. Man muss sich also sehr genau auf diese Krankheitsbilder konzentrieren. Die meisten psychisch kranken Straftäter, die drin sind, sind Psychotika und es gibt dann halt eben einige in der Fachwelt abnorme Persönlichkeitsstrukturen, die dann halt eben auch solche Impulssteuerungsstörungen haben und hinneigen zu Triebtätern oder zu Kannibalismus und Ähnlichem. Ja gut, aber das sind wirklich Ausnahmen. Das sind absolute Ausnahmen, weil, weil in der Regel Menschen ohne Psychose mit einer Persönlichkeitsstörung auch wenn eine angegriffene Impulssteuerungsstörung vorhanden ist, so wissen die ja zumindest ganz genau, was Recht und Unrecht ist. Und im Prinzip, sage ich mal, Triebtäter, ich sag mal, ja, die größte Gefahr droht aus den Familien, wenn man jetzt den sexuellen Missbrauch nimmt, dann sind ja die meisten Straftäter aus dem engeren Familienumkreis und die sind nicht psychisch krank, werden dann natürlich im normalen Strafverfahren verurteilt. Und also Triebtäter, das ist wirklich sehr selten. Weil einfach die forensischen Kliniken eben speziell für kranke Menschen sind und eben der normale, was heißt normale, aber der klassische Vergewaltiger, Mörder und sonst was, der ist eigentlich gar nicht psychisch krank. Der ist psychisch eigentlich ganz normal sozusagen. Er hat nur halt, macht nur halt komische Sachen, böse Sachen. Ja, genau. Also nochmal, es ist so, dass das halt eben natürlich es auch psychisch Kranke gibt mit, also in einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis, die übergriffig werden natürlich, um irgendetwas zu kompensieren. Sicherlich auch, aber die würde man nicht als Triebtäter bezeichnen. Triebtäter sind, die also eine Zwangsstörung haben. Sicherlich kann diese Zwangsstörung, es gibt ja häufig auch Menschen mit mehreren Krankheitsbildern. Diese Triebstörung kann natürlich ein Zwang sein, aber die meisten mit diesen Zwängen sind natürlich schuldfähig, weil sie natürlich auch wissen, was sie dort machen. Also ich sag mal ganz einfach, derjenige, der seine Matratze in Brand steckt, hat Stimmen gehört, die gesagt haben, du kriegst dein Arbeitslosengeld 2, nur wenn du die Matratze in Brand steckst. Und da lacht sich natürlich der Triebtäter schlapp, der sagt, ich weiß, ich habe jetzt Lust halt eben jemanden zu vergewaltigen, ich habe einen inneren Druck, den kann ich nicht mehr steuern, meine Impulse gehen durch, wie bei einer Sucht, es findet ein Kontrollverlust statt und man weiß aber, dass es strafbar ist, ich muss das also vertuschen, ich muss jemanden vielleicht auch ermorden, um meine Tat zu vertuschen, was also ein psychisch Kranker nicht machen würde. Und dann kommt es dazu, dass halt eben es zu diesen Taten kommt und in der Regel werden diese Leute wirklich, obwohl sie eine abnorme oder zwangsgesteuerte Erkrankung haben, werden sie untergebracht in der normalen Strafvollzug. Manchmal ist auch der Strafvollzug vorab, das heißt also sie kommen erst im Strafvollzug und werden dann hinterher vielleicht nochmal in eine Therapie gebracht, um vielleicht einer Sicherheitsverwahrung zu entgehen. Und das ist ja das zweite Feld, also die Unterbringung in einer Maßregelvollzug, Unterbringung im normalen Strafvollzug mit Sicherheitsverwahrung. Also das ist ja der Maßregelvollzug ganz anders. Ja, schön. Also meine Fragen hast du eigentlich beantwortet. Ich habe, glaube ich, jetzt ganz viel gelernt über das Thema Forensik an sich. Was würdest du politisch den Leuten empfehlen, die jetzt vor Ort sind? Ja, es gibt da zwei Sachen. Es gibt einmal erstmal natürlich das aktuelle Problem vor Ort. Ich grundsätzlich würde sagen, Forensik ja, immer akzeptieren, weil es natürlich auch Netzwerke bietet, weil es Arbeitsplätze bietet und weil in keinem Bereich finanziell so gut ausgestattet ist. Also ein Forensiker kostet um die 6.000 bis 8.000 Euro pro Monat, während also normaler Heimbewohner so zwischen 1,6 und 2,8 liegt. Oder mal, wenn es hochkommt, in der Eingliederungshilfe 3.2. Es steckt natürlich viel Geld drin. Das finde ich auch immer sehr attraktiv für kleinere Standorte. Ich denke, dass die Menschen, die dann rauskommen aus der Forensik, zum Beispiel haben wir auch in Marsberg einen sehr kleinen Forensikstandort, der gar nicht auffällt. Und wenn die Leute rauskommen, dann müssen sie schon, oder wenn sie raus wollen, müssen sie schon gut behandelt sein, um überhaupt rauszukommen. Also es besteht eigentlich, ich würde persönlich sagen, ja, Forensik hier bei mir sofort, weil es für mich mehrere Möglichkeiten bietet. Es bietet auch die Möglichkeit der Arbeitsplatzsicherung, vielleicht auch für neues Pflegepersonal. Die Infrastruktur, also auch Catering und ähnliches, das ist für eine Region, die vielleicht sonst wenig Arbeitsplätze hat, eine attraktive Geschichte. Gefahren und Risiken sind gleich null. Also du bist ja Vater, du hast ja auch Kinder und wenn neben dir, also neben in deinem Wohngebiet so ein Ding gebaut würde, hättest du jetzt keine Probleme damit. Überhaupt nicht. Gar kein Problem mit, weil dementsprechend die Sicherheitskonzepte und die Prophylaxe auch mit den Anwohnern besprochen wird. Das heißt, es gibt Sicherheitskonzepte, wo die Anwohner auch mit reinkommen. Sicherlich wäre es sinnvoll, und das ist ja nicht die politische Ebene, sondern einfach die reine Arbeitsebene, dass es einen Anwohnersprecher gibt, dass man halt eben eine Bürgerinitiative hat, die muss ja nicht immer schlecht sein, nicht immer negativ oder abwehrend sein, sondern die kann ja das Ganze unterstützen, und die dann halt eben im Netzwerk mit eingebunden ist und auch mitentscheiden kann. Also es ist wichtig, dass Absprachen funktionieren, dass man halt eben halt verwurzelt ist, und das ist bei allen politischen Aktionen so. Das heißt also, da kann nicht die Politik oder Politiker entscheiden, was passiert, und die Bevölkerung ist nämlich eingebunden. Im Prinzip bei ganz großen, wichtigen Entscheidungen, die gesamtgesellschaftlichen Veränderungen haben, also ob es Schullandschaft ist oder halt eben so ein Forensikstandort, sollte die Bevölkerung einfach mit eingebunden werden. Dann müsste sich ein aktiver Kreis entwickeln, wo dann auch eine Kommunikation stattfindet und Absprachen stattfinden zwischen den Bewohnern des Umfeldes und halt eben den Interessen der Forensik. Das ist sehr, sehr wichtig. Das hat am Anfang gab es das nicht, das hat man mittlerweile gelernt, das macht man mittlerweile, und da muss es ein schlüssiges Konzept geben, und darauf würde ich als Politiker achten, dass die Ängste und Wünsche der Bürger über eine Bürgerinitiative Gehör findet, die dann auch ein Recht haben, mitzusprechen, wenn es um Veränderung der Sicherheitsstandards geht, wenn es um Sicherheitspläne geht. Und wenn da ein paar vernünftige Leute zusammenarbeiten und Netzwerke aufbauen, dann funktioniert das auch sehr gut, ohne dass es überhaupt ein Risiko für die Bevölkerung ist. Schön. Ja, und also jetzt mal davon abgesehen, was siehst du, also wie siehst du den gesamten Maßregelvollzug so positiv, negativ? Also ich sehe den Maßregelvollzug in der jetzigen Situation, in der heutigen Situation sehr negativ. Also, oder sehr negativ ist vielleicht ein bisschen hart, also ich sehe es schon negativ. Das hat damit zu tun, dass wir hier noch alte Strukturen haben. Wir brechen ja Strukturen gerade erst auf. Wir haben also dieses Jahr das Jahr der Beschneidung, sage ich immer. Das heißt also, wo dieses Thema der Beschneidung aufgekommen ist und also das eigentlich grundsätzlich Auseinandersetzung mit der körperlichen Unversehrtheit. Dann ist es so, dass wir dass der Bundesgerichtshof entschieden hat im Juni, dass wir Betreuer auch keine Zwangsmedikation mehr anordnen können. Das wurde früher mehr oder weniger stillschweigend geduldet, dass also ein psychisch Kranker, der in die Klinik kommt, behandelt wurde. Das ist also, es gibt also mehrere Ebenen, die sich im Moment verändern. Also zum einen werden die Persönlichkeitsrechte seit diesem Jahr doch deutlich mehr gewahrt, was Vorteile bietet, was natürlich auch Risiken bietet, ganz klar. Also wir werden sicherlich mit mehr Forensikern in den nächsten Tagen und Wochen zu tun haben. Auf der anderen Seite ist so, dass alte Strukturen da sind, das Wegsperren, das zentrale Wegsperren, Dezentralisierung ist noch nicht angekommen. Wir haben weite Kreise, wo weit und breit kein Forensikstandort da ist. Es gibt ganz große Probleme bei der ambulanten Nachsorge, in der Führungsaufsicht, die es gibt, ist aber die Möglichkeit der Anbindung nicht so intensiv. Die Anbindung muss zum Beispiel immer in einer forensischen Ambulanz stattfinden. Es gibt Ecken in Nordrhein-Westfalen, die aber teilweise bis zu 70 Kilometer von einer forensischen Ambulanz entfernt sind, was natürlich auch im Behandlungsansatz Schwierigkeiten gibt. Forensiker dürfen nicht ohne weiteres normal behandelt werden. Sie dürfen auch nicht in katholischen Krankenhäusern behandelt werden. Wenn diese katholischen Krankenhäuser dann auch Psychiatriestandorte sind, hat man eine große Schwierigkeit, die Betroffenen kurz und schnell zu behandeln. Das heißt also Dezentralisierung, Intensivierung der Netzwerke, Modernisierung des Apparats. Auf der anderen Seite müssen wir gucken, dass wir im BGB 1906, der im Zivilrecht die Behandlung oder zwangsweise Behandlung bisher vorsieht, beziehungsweise bisher nur die Freiheitsentziehung vorsieht, da muss schleunigst auch die Möglichkeit bestehen, dass zwangsweise Behandlungen zugelassen werden. Das ist natürlich ein sehr zweischneidiges Schwert, weil wir natürlich im Prinzip, wie ich eben gesagt habe, in einer moderneren Zeit leben und eigentlich die Beeinflussung oder Bevormundung und die körperliche des Menschen und die körperliche Unversehrtheit des Menschen schützen wollen. Bei einer psychischen Erkrankung, also bei der rein psychischen Erkrankung mit einer aktuellen, sehr starken symptomatischen Erleben, also jemand, der wirklich Stimmen hört, akustisch-optische Halluzinationen hat, der dringend Medikamente braucht und der in der Flusssymptomatik ist, also auffällig nach draußen ist, viel rumrennt, viel schreit, rumpöbelt, da muss natürlich schon eventuell der Betreuer im Vorfeld zivilrechtlich die Möglichkeit haben, Medikamente zu geben, denn dann können wir uns einen forensischen Bereich sparen. Das heißt also, ja, das ist im Moment die Diskussion, die wir führen, die Einschränkung der Persönlichkeitsrechte mit der Option, weniger Forensiker zu haben oder die Stärkung des freien Willens und das Prinzip dieses der Entscheidung der körperlichen Unversehrtheit, dieses den Betroffenen selbst zu überlassen, führt aus meiner Sicht natürlich dann zu mehr Forensikern. Damit könnte ich auch persönlich leben. Und das ist die Diskussion, die wir im Moment führen. Also da haben wir im Moment Scheideweg, wo auch das Justizministerium, weil es ja auch ein Bundesgesetz ist, im BGB ab also 1897 stattfindet. Und da sind wir jetzt in einer Überlegung, in welche Richtung das geht. Und da sind wir uns noch alle nicht ganz einig. Da gibt's Leute, die das halt komplett entkoppeln wollen, was dazu führen wird, dass die Forensiken überlaufen. Oder jemand wie ich jetzt, der sagt, also es wäre schon sinnvoll, einen gewissen Zwang zuzulassen, um die Leute nicht alle ins offene Messer und in die Forensik laufen zu lassen. Da diskutieren wir gerade und die neuen Gesetzentwürfe werden sicherlich nächstes Jahr im Bundestag noch in die Lesung kommen, auch noch vor der Bundestagswahl. Man kann gespannt sein, in welche Richtung das geht. Wir haben also in den nächsten 6 Monaten ganz, ganz entscheidende Schritte vor uns, wie die Zukunft aussehen wird. Ja, ich glaube, also mir sind jetzt eben wieder 5 neue Fragen eingefallen, aber ich glaube, um den Podcast auf einer vernünftigen Länge zu halten und würde ich jetzt mal sagen, mach mal hier mal ein Ende, und weil ich glaube, so gerade die aktuellen Sachen sind eigentlich ganz gut rausgekommen. Und ich glaube auch, unser Arbeitskreis Gesundheit hat da noch eine ganze Menge auch zu tun, und ich bin mal gespannt, wie wir da auch klare, piratige Lösungen finden. Ja. Ja, ich hoffe auch. Also wie schon gesagt, ich find's wichtig, politisch auch zu gucken, dass man nicht jetzt nur für oder gegen etwas ist, jetzt im Rahmen der Forensik, sondern dass man auch Konzepte entwickelt, wie Netzwerke besser gestaltet werden können, um eventuell Forensiken schon grundsätzlich eigentlich im Klientel zu vermeiden. Also wenn wir unsere ambulante Versorgung und unsere Inklusion und unsere Netzwerke besser aufstellen, desto weniger Forensiken haben wir. Das heißt also, das ist ein ganz, ganz großes Uhrwerk, und je nachdem, welche Schraube man stellt oder dreht, welches Rad man dreht, hat man eine andere Wirkung. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du dich für Inklusion in der Schule und auch die weitere Inklusion in der Gesellschaft stark machst, eine gesellschaftliche Akzeptanz schaffst und dadurch sozusagen Forensikfälle vermeidest. Und da muss man halt eben auch mal über den Tellerrand hinwegschauen und schauen, dass man sich auch die anderen Stellrädchen mal anguckt, an denen man drehen kann. Ja, wo du jetzt gerade so schnell in den Bildungsbereich kommst, ich glaube auch, dass das ist ja oft wieder so eine Sache, psychische Erkrankungen sind etwas, worüber man nicht redet. Das ist auch nichts, worüber man mal aufklärt. Also da weiß ja kein Mensch was drüber. Man lernt in der Biologie so einigermaßen, wie ein Körper funktioniert, aber wie der Geist funktioniert, das kriegst du eigentlich nicht mit, so ernsthaft. Das sind ja auch Sachen, die man verbessern könnte, wo man mehr aufklären könnte, wo man einfach auch dann zeigen kann, ja, psychische Erkrankungen sind eben auch einfach nur Erkrankungen, und es macht einen Menschen nicht besser oder schlechter, oder dass man vielleicht, wenn man da eine größere Akzeptanz und eine größere Aufklärung hätte, dass das schon dadurch viel vermieden würde. Ja, denke ich auch. Also es ist aber die Einstellung auch bei den Menschen. Ich letztens bei einem großen Psychiatrie vorbei, ich nenne es ja immer noch Psychiatrie, ich bin ja nun auch schon wirklich ein paar Jahre dabei, und habe auch große Schwierigkeiten, mich selbst von altem Sprachgebrauch zu lösen. Und da stand dann halt Zentrum für psychische Gesundheit. Und das ist im Prinzip der Stellenwert der psychischen Erkrankung ist bei weitem noch nicht so. Wenn meine Klienten sagen mir, wenn da jetzt ein Kollege in der Behindertenwerkstatt irgendwo im öffentlichen Raum fährt, dann sieht man ihm die Behinderung an, der hat keine Beine, aber mir sieht man meine Behinderung nicht an. Ich werde halt auch für normal gehalten, obwohl ich es halt nicht bin und meine Schwierigkeiten damit habe. Ja, es fehlt in der Wir haben in den 80ern eine sehr gute Sucht- und Drogenaufklärungskampagne im Bereich gehabt. Das war damals, kann ich mich gut erinnern, auch mit AIDS recht gut. Und diese Kampagnen, ja, ja, die fehlen eigentlich. Diese Kampagnen haben wir heute nicht mehr. Also das BZGA, da scheint irgendwo zu schlafen. Ich weiß noch, wer küsst schon gerne einen Aschenbecher? Das waren zwar platte Sprüche aus den 80ern, aber wir hatten da eine ganze Menge. Wir hatten auch Spots, Werbespots, und da müssen wir eigentlich wieder hin. Wir müssen hin, dass wir Aufklärungsarbeit machen müssen, dass wir in die Schulen gehen müssen, dass Inklusion aktiver sein muss und Inklusion durchaus auch nicht nur jetzt mit dem Trisomie-Erkrankten oder Mensch mit Down-Syndrom inklusiv wird, sondern auch halt ein Asperger-Autist, der vielleicht auch psychisch auffällig ist, inklusiv sein darf oder muss auch. Und ich glaube, da haben wir einen langen, langen Weg vor uns. Der wird auch sehr, sehr beschwerlich werden, dass wir in der Gesellschaft halt eine Veränderung haben. Das hat auch mit Aufklärung zu tun. Ich kann ja nur Inklusion umsetzen, wenn ich weiß, womit ich überhaupt zu tun habe. Und da fehlt es erstmal, die Aufklärungsarbeit. Ein Tag der offenen Türe oder sowas reicht nicht aus, da muss in nächster Zukunft mehr kommen. Ich erinnere nur, wir haben jetzt alle einen Brief bekommen von den Krankenkassen zur Organspende. Da sind mal locker 60 Millionen Briefe verschickt worden. So müssen wir arbeiten und da müssen wir wirklich Aufklärungsarbeit machen, Informationen immer wieder bringen, damit die Bevölkerung halt eben sich mit dem Thema auch auseinandersetzt. Denn auf der einen Seite fordern wir liberalere Gesetze, Möglichkeit der freien Persönlichkeitsentwicklung. Auf der anderen Seite haben wir eine Gesellschaft, die immer noch so ein bisschen in den 70ern, noch früher, eigentlich jetzt mittlerweile schon eher wieder Ansichten der 60er oder 50er Jahre haben. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, diese Diskrepanz zwischen dem Anspruch, den auch nach der UN-Behindertenrechtskonvention und der Inklusion, auf der einen Seite diese hohen Ansprüche der Rechte für Menschen, auf der anderen Seite aber halt eben die Gesellschaft, die eigentlich noch ganz weit hinten ist, und die müssen wir erstmal dahin bekommen, dass sie verstehen, worum es geht, und das ist das große Problem. Ja, das finde ich ist jetzt ein schönes Abschlusswort gewesen. Okay, machen wir jetzt wirklich Schluss, und ich danke fürs Zuhören und ich danke vor allen Dingen für die vielen guten Worte. Danke, Wilk. Ja, danke dir auch, Holger. Bis das nächste. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de. Bis dann. Tschüss. Tschüss.